Merkwürdigerweise vermögen die Schimpansen, unsere nächsten Nachbarn im Tierreich, nicht annähernd so gut die menschliche Sprache nachzuahmen wie ein Beo. Mit Mühe und Not kann man diese Menschenaffen durch jahrelange Anstrengungen so weit bringen, dass sie Mama und Papa und noch ein drittes Wort lernen. Aber weiter reicht es beim besten Willen nicht. Bei aller äußerlichen Ähnlichkeit mit uns Menschen bestehen eben doch entscheidende Wesensunterschiede zwischen uns und den Menschenaffen, zu denen wir hier Schimpanse und Gorilla aus Afrika, Orang-Utan, Siamang und Gibbon aus Asien rechnen. Alle fünf leben hier auf dem Zürichberg in dem 1959 eröffneten Menschenaffenhaus in komfortablen, klimatisierten Räumen. Unser Besuch gilt heute den Schimpansen, von denen die beiden Alten, Toni und Lulu, schon seit mehr als 20 Jahren unsere Pfleglinge sind. Ein halbes Dutzend Junge wurde hier schon aufgezogen. Gewiss ein Zeichen, dass es ihnen hier nicht schlecht gefällt. Eine hervorstechende Eigenschaft dieser überaus lebhaften Menschenaffen, besonders der männlichen, sind ihre periodischen Temperamentsausbrüche, die sogenannten Temperfits, welche manchmal die Besucher dieses Hauses erschrecken, aber auch die Dressur ausgewachsener Tiere außerordentlich erschweren. Besonders lästig ist das etwa, wenn ich hier im Hause der Menschenaffen eine Führung habe und Toni dann plötzlich loslegt, sodass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Man kann diese Ausbrüche nicht voraussehen. Plötzlich fängt Toni an, die Lippen vorzuschieben, rhythmisch ans Gitter zu schlagen, seine Uhu-Rufe auszustoßen und in die Hände zu klatschen. Dabei sträubt er seine Haare, um sich das Aussehen eines doppelt so großen Ungeheuers zu geben, und dann geht es los in einem rasenden Crescendo bis zum ohrbetäubenden Schlussknall und Schrei, wenn er, sich auf die Hände stützend, mit beiden Füßen gegen die Türe schlägt, dass es dröhnt. Dann ist wieder Ruhe im Haus. Das Temperamentsgewitter ist vorbei, die aufgestaute Erregung abreagiert. Bis zum nächsten Mal. Während solchen Ausbrüchen ziehen sich Lulu und Resi, die beiden Weibchen, respektvoll in eine Ecke zurück. Sie wissen, dass der Sturm nicht lange dauert. Das ist übrigens nicht etwa eine Gefangenschaftserscheinung, sondern das gibt es auch im Freileben. Durch allmählich sich steigerndes Geschrei und Gepolter müssen aufgestaute Energien zum Abfluss gebracht werden. Man darf das vielleicht ein wenig mit einem Menschen vergleichen, der in einer Diskussion nicht genügend Gehör gefunden hat und schließlich mit der Faust auf den Tisch schlägt.